Telekom Fernsprecher Flügerstraße 11 an Radio Apuré. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine große Sandfläche, auf der sich der Berichterstatter befindet. Das heißt, rund um das Fernsprechgerät wurden das Straßencluster bzw. das Cluster des Bürgersteigs entfernt und bis auf den nackten Sand ist hier alles entfernt worden. Dafür liegen jetzt hier quadratische Betonplatten, die anscheinend hier gleich von den hier arbeitenden Bauarbeitern verlegt werden sollen. Und vor dem Fernsprecher stehen zwei Schubkarren, die wiederum mit Sand gefüllt wird. Und neben diesen beiden Schubkarren stehen zwei Gießkannen, die anscheinend auch für diese Verlegungsaktion benötigt werden. Ansonsten, außer einem kleinen Mini-Bagger, der hier gerade auf der Straße gewendet wird, und einem Arbeiter, der mit einer anderen Schubkarre rechts neben dem Fernsprecher steht und dabei ist, weiteres Pflaster zu entfernen, keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.